Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 68. Wie lese ich ganz praktisch in der Bibel? Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin Knut. Moin Malte, danke für die nette Begrüßung. Ja, schön, dass du da bist. Und die nette Bewirtung. Wir haben ja verschiedene Schwerpunkte so bei den Tischgesprächen und manchmal ist es eher so kopflastig und heute wollten wir es eher praktisch halten. Denn wir reden ja oft über die Bibel, so. Das ist ja schon auch ein wichtiges Thema für uns und haben auch schon manche Folgen aufgenommen, wo wir mal ein bisschen dargelegt haben, wie wir die Bibel eigentlich verstehen, was uns dabei wichtig ist, Gesetz und Evangelium, ne? Also das ist ja auch ein Bibelthema. Und dann hat uns ein Hörer oder eine Hörerin, ich weiß das gerade nicht mehr ganz genau, geschrieben und Folgendes gesagt. Ich lese vor. Malte hat fallen lassen, dass er über Bibeltexte meditiert. Ich würde gerne wissen, wie ihr das macht. Wie lest, reflektiert und diskutiert ihr die Bibel? Ich schaffe es selten, etwas aus der Bibel rauszulesen, was mehr als eine bloße Geschichte ist. An der Stelle will ich am liebsten schon sagen, schon eine Geschichte ist doch super grundsätzlich erstmal. Aber gut, ja. Was heißt aber gut? Ja, kommen wir vielleicht nachher zu. Also, okay, ja. Genau, und deswegen dachten wir, ob wir uns mal eine Folge machen, wie man eigentlich ganz praktisch die Bibel lesen kann. Also so, ich sag mal immer häufig, wir sollen ja als Christen die Bibel lesen. Ich würde das immer begründen mit dem dritten Gebote, sollst den Feiertag heiligen. Und dann in Luthers Auslegung im kleinen Katechismus, was ist das? Dass wir Gott fürchten und lieben, dass wir sein Wort gerne hören. Also, dass wir gerne hören, wenn Gott mit uns redet. Und ich würde sagen, Gott redet vor allen Dingen mit uns in der Bibel. So, und deswegen ist das ein Gebot Gottes an uns, dass wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen, dass wir die Bibel lesen. Und dann kann man ja die Frage stellen, wie mache ich das denn jetzt? Ich habe jetzt eine Bibel zu Hause und wie mache ich das jetzt? Schon mal ein guter Start. Guter Start, ja. Gut, wie mache ich das denn? Ja gut, wenn ich jetzt noch gar nicht angefangen habe, dann würde ich erstmal sagen, dann sich einen guten Einstieg wählen. Ich kenne viele Leute, die gesagt haben, ja, ich lese die Bibel einmal durch und das ist am Anfang ganz nett, so mit der Schöpfungsgeschichte und Kain und Abel und so. Aber dann kommt dann irgendwann ein Geschlechtsregister. Gut, dann geht es wieder mit der Geschichte weiter und dann Geschichte schon irgendwie wichtig. Ist ja nur eine Geschichte. Aber dann spätestens so im dritten Buch Mose wird es dann anstrengend mit den ganzen Gesetzen und so weiter und Abstammungslisten und so weiter. Also wenn man jetzt wirklich bei Null anfängt, dann würde ich erstmal im Neuen Testament anfangen. So, okay. Markus-Evangelium zum Beispiel. Das ist eine Geschichte. Also das Problem ist ja, dass die Bibel verschiedene Gattungen enthält. Ja, aber Geschichten ist eigentlich eine gute Gattung. Und dann im Neuen Testament bei Markus anfangen und einfach mit der Frage, wer ist Jesus? So. Und was macht der und warum macht er das? Und was hat das mit mir zu tun? So. Genau, also eins dieser, würde ich sagen, dieser vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, sich mal rauszunehmen und zu sagen, das lese ich erstmal. Ich habe jetzt Markus genannt, weil es das kürzeste ist. Da hat man das schnellste Erfolgserlebnis, dass man es durch hat. Ja. Die anderen gehen auch. Johannes hat die schönste Sprache, ist aber dadurch auch schon wieder ein bisschen schwieriger zu lesen, finde ich. Ist poetischer. Aber tatsächlich, die Evangelien, das wäre ein guter Start. Und Markus ist so ganz, ganz basic, würde ich sagen. Und wie mache ich das denn praktisch? Also setze ich mich hin und lese dann mal 3 Stunden das Markus-Evangelium? Oder und dann habe ich das geschafft und dann lege ich die Bibel wieder zur Seite? Oder, also ich frage das jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, gibt es eine Art Routine oder Ritual, das du zum Bibellesen empfehlen würdest? Oder kann man das gar nicht in Ritualen und Routinen machen? Doch. Also natürlich, man kann das in Ritualen und Routinen machen, das ist auch hilfreich. Aber tatsächlich gibt es da verschiedene, die man machen kann. Also in meinem Studium hatte ich die Aufgabe, innerhalb einer kurzen Zeit die Bibel einmal durchzulesen. Ja. Das gehörte dazu, Bibelkunde, da musste man einmal durch. Und da habe ich jeden Tag so viel gelesen, wie ich konnte. Mhm. Einfach, um mir einen Überblick zu verschaffen. Und das ist auch schon mal was. Das ist jetzt, sage ich mal, vielleicht noch nicht der Königsweg, aber erstmal zu wissen, worum es geht, wer ist da, sich mit der Sache vertraut zu machen. Mhm. Also wer sagt, ich will das erstmal machen, das finde ich völlig in Ordnung. So. Ja. Wenn du sagst, du meditierst über einen Bibeltext, dann ist wahrscheinlich eine, aber da kann ich dich ja eigentlich erzählen lassen, dann ist ja wahrscheinlich eine intensivere Beschäftigung mit einem kurzen Text. Also, dass ich sage, ich möchte mir jeden Tag Zeit nehmen, um, was weiß ich, ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium zu lesen oder das ist ja auch nochmal aufgeteilt mit so Zwischenüberschriften, Perikopen heißen die, dass man sagt, ein Abschnitt. Ja, ja. Ich lese jeden Tag einen Abschnitt und stell Fragen daran. Die Fragen können unterschiedlich sein. Ich bin so erzogen. Die Frage ist, was soll ich heute tun? So, das ist so meine Prägung. Das habe ich so ein bisschen abgelegt. Ich glaube, eine viel interessantere Frage ist, wer ist Gott? Wer ist Jesus? Was lerne ich hier über ihn? Weil das, was hier habe ich Jesus sichtbar vor Augen, den gleichen Jesus, der unsichtbar bei mir ist. Ja? Und was ich da über ihn lerne, wie er da mit Menschen umgeht, das ist der Jesus, der heute bei mir ist. Also das finde ich eine bessere Frage sozusagen. Und das, es wird Texte geben, wo ich da auch nicht drauf komme. Es wird auch Texte geben, das ist ja auch bei anderen Büchern so. Ich lese ja auch manchmal andere Bücher, die gar nicht die Bibel sind und denke, oh Mann, so bin ich ja auch. Ja, und das gibt es in der Bibel auch, dass ich Texte lese und irgendwelche peinlichen Geschichten von Petrus lese und dann denke ich, ja, so bin ich auch. Also manchmal lerne ich auch was über mich. Und ganz gut ist, wenn ich dann lerne, wie diese beiden Sachen zusammenkommen, wie Jesus mit Petrus umgeht und dann lerne ich daraus, wie Jesus mit mir umgeht. Und für diese, also für diese Lesart, diese persönliche Lesart, da würde ich empfehlen, nicht so viel wie möglich auf einmal zu lesen, sondern sich so viel Zeit wie möglich für einen Abschnitt, für eine Geschichte zu nehmen. Und dann ist es gut, sich einen Ort zu reservieren, wo man Ruhe hat, wo man sich konzentrieren kann. Also natürlich kann man die Bibel auch in der Straßenbahn lesen, aber das ist eher für dieses Überblickslesen gedacht oder geeignet, sag ich mal so. Also wenn ich, wo ich rein das Wissen erstmal konsumiere, sag ich. Und na, gut, wenn ich mich ein bisschen auskenne und ich hatte einen richtig schlimmen Tag und ich fahre nach Hause und ich weiß, ich habe doch da gestern eine Geschichte gelesen, die hat mir hat mich gestern aufgebaut, komm, ich lese da nochmal nach, dann kann man das auch machen. Also das ist überhaupt nichts gegen zu sagen, aber ich sag mal, um optimal. Kein Straßenbahn-Bashing hier. Nein, genau. Also da wäre ich für eine große Freiheit, aber zu sagen, so wie optimal wie möglich, so optimal wie möglich würde ich sogar sagen, ist es tatsächlich mit jemand anders zusammen. Ne? Weil man, jeder sieht nochmal, oder der Heilige Geist zeigt einem, was er dem anderen sagen will und so. Aber sonst für sich eine Zeit reservieren, einen Ort reservieren, wo man entspannt ist, wo man weiß, so, jetzt habe ich Zeit, mir was Gutes tun zu lassen und dann zu lesen. Ich orientiere mich zum Beispiel an der ökumenischen Bibellese. Also das ist, da gibt es im Grunde jeden Tag sonst das um und bei so einem Abschnitt von 10, 11, 12, 13, 14, 15 Versen. So. Also genau so ein Abschnitt wie in der Lutherbibel. Man nennt das eine Perikope, das ist so ein Abschnitt. Könnt ihr einfach mal googeln, ökumenische Bibellese. Und dann gibt es auch Apps, wo man sich das dann aufs Handy machen kann und so. Also das finde ich, das hilft. Hilft mir auch, als wenn man sich immer selber überlegt, na, was will ich denn heute mal lesen? Ja. So, da so eine Form zu haben, ich orientiere mich einfach, was in dieser Tageslese, in dieser ökumenischen Bibellese drin ist. Und das lese ich dann. Ja. Das kann eine Hilfe sein, gerade wenn man, genau. Also das ist ja mit allen Routinen so, es ist gut, wenn man Dinge wiederholt, weil man sie dann irgendwann automatisch macht. Das ist im Grunde Zähneputzen. Genau. Das ist jetzt interessanterweise würde ich sagen, gelten da die gleichen Sachen fürs Bibellesen wie fürs Sport machen. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, oder für andere Routinen zu lernen. Also das ist ja irgendwie ganz. Ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich viele Hörer hier oder Hörerinnen, die sagen, ich habe mal Bibel gelesen. Und dann bin ich wieder rausgekommen und so. Ja. Und gerade habe ich wieder einen Monat nicht Bibel gelesen. Da würde ich immer sagen, fang doch mal wieder neu an. Also das ist so wie bei mir und mit dem Joggen. Also ich fange jetzt immer wieder neu an. Meine Güte, ja. Ich fange auch mal wieder neu an. Also zurzeit nicht, aber. Ja, also ich finde das auch, ich finde das hilfreich. Ich mache das sehr unregelmäßig, muss ich sagen. Also ich bin da ganz schlecht, aber das sagt was über mich aus und nicht, dass das eigentlich was Hilfreiches ist. Und weswegen ich was dagegen sage, ich habe mal so ein Seminar gemacht auf so einem Jugendkongress zum Thema Bibellesen und da fragt mich einer, was für ein Seminar machst du? Ich so, ja, Bibellesen mit Gewinn oder so. Und er so, ach, das ist das mit dem Regelmäßigen. Das hat mich gestört, ja. Also, dass für den also der hatte gelernt, Bibellesen muss regelmäßig sein. Ich glaube, das ist super, wenn du das machst. Mhm. Mir gelingt das häufig nicht so, weil ich irgendwie so eine Art geistliches ADHS habe. Ich mache ganz unterschiedliche Formen. Geistliches? Nein, das ist, also ich bin einfach abgelenkt. und ich, also ich habe ganz verschiedene Formen des Bibellesens, die bei mir so durcheinander gehen. So. Entschuldigung, ja, ja. So, und also das andere hätte ich gerne, aber bin ich jetzt nicht so der Typ für. Und deswegen, mir hilft es eben, verschiedene Formen zu haben. So. Ja. Also zum Beispiel allein die Predigtvorbereitung. Ja? Mhm. Also ich muss regelmäßig predigen und darf es. Und das bedeutet, ich muss mich mit dem Text beschäftigen. Ja. Und der gibt mir dann erstmal eine Woche lang was vor. Den drucke ich mir vorher aus, lese ihn häufiger durch. Mhm. Was fällt mir dazu ein? Wo spricht der mich an? Wo habe ich Fragen? Wo kann ich dann weitergehen? Ich bin überhaupt jemand, der viel mit Fragen auch Bibel liest. So. Also zum Beispiel, oder? Also, das war schon im Studium so, dass wenn der Prof irgendwas gesagt hat, was ich komisch fand, dass ich dann gesagt habe, na, was sagt denn die Bibel dazu? Ah, okay. Und dann bin ich an die Bibel rangegangen und habe da, da hat es natürlich geholfen, dass ich die Bibel schon ein, zwei Mal durchgelesen hatte, was ich auch musste. Aber dann bin ich sozusagen daran, dann wusste ich schon ungefähr, wo ich suchen musste, aber eine Konkordanz hilft da auch. Das ist so ein Buch, wo man nach Themen gucken kann. Oder Bible Server ist so ein Programm im Internet, kostet nichts. Da kann man nach Stellen oder nach Begriffen suchen lassen. Und wenn dann der Professor, ich weiß noch, einmal hat so ein Professor einen Vortrag gehalten, warum es keine ewige Hölle gibt. Mhm. Und sein Argument war, wenn es eine ewige Hölle gibt, dann gäbe es ja etwas Ewiges, was Gott entgegensteht. Und das kann nicht sein. Philosophisch sehr Argument. Klug ja, ja. gesagt. Aber dann bin ich erstmal nach Hause gegangen, abends noch, ich war um 10 zu Hause und habe erstmal mit der Konkordanz geguckt, wo sagt die Bibel was über die Hölle und ob sie ewig ist oder nicht. Und habe alle diese Stellen nachgeguckt. Das ist jetzt nicht das erbaulichste Thema, das ist jetzt nur so ein Beispiel, wo ich mich richtig, da brannte diese Frage in mir, was sagt die Bibel dazu? Und jetzt habe ich gerade so ein Buch gelesen, was mir jemand empfohlen hat, wo jemand so ein Märchen erzählt, sag ich mal, was ein Bild für das christliche Leben sein soll. Und dieser Autor gibt selber Bibelstellen an, wo er das versucht zu begründen. Und ich schreibe mir gerade diese Bibelstellen raus, druck sie mir richtig aus und guck, was sagt die Bibelstelle und was macht er draus? Und also die Bibelstelle ist viel besser als das, was er. Ja, und da gibt es auch Unterschiede. Also es gibt häufig Sachen, wo ich von außen mit einer Frage angeregt bin, mich dann mit einer Sache beschäftige und dann guck, was steht denn da? So. Genau, ich finde, also die Gefahr dabei ist sicherlich, das will ich dir gar nicht unterstellen, dass du in die Falle tappst, aber ist sicherlich, dass man manchmal dann auch die Bibel so ein bisschen der Zweck entfremdet, ne? Also, ja. Wenn man so nur. So als Steinbruch für Munition, vielleicht auch für die eigene Meinung und so. Genau, ja, genau. Natürlich. So, also, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Irgendein Prediger, glaube ich, der sagte, es besteht hier auch die Möglichkeit, dass wir noch gar nicht die richtigen Fragen überhaupt richtig, haben. Ne? Richtig. Also manchmal weckt die Bibel in mir ja auch, wenn ich sie regelmäßig lese, auch ganz neue Fragen. So, ja. Also die Bibel gibt nicht nur Antworten auf die Fragen, die wir haben, vereinfacht gesagt, sondern weckt in mir auch ganz neue Fragen, neue Fragen oder stellt mir ganz neue Fragen. Nein, also natürlich ist das eine Gefahr. Alles hat eine Gefahr, ja. Klar, es gibt nicht die Sache, die keine Gefahr. Also das ist auch kein Argument. Nee, aber also das schafft bei mir aber auch eine große Befriedigung, dass ich mit den Fragen, die ich habe, an die Bibel rate. Ich weiß, als ich 17 wurde und mich bekehrt hatte, wollte ich mal wissen, was die Bibel zum Thema Liebeskummer sagt, ne? Weil das war für mich als 17-Jähriger ein großes Thema. Ja, wie gehe ich damit um und so. Und da war ich echt enttäuscht, dass die Bibel da so wenig zu sagen hat. Ja, also das fand ich wirklich doof, dass das soll jetzt das tolle Buch und Gottes Reden sein und dann steht da nichts zum Thema Liebeskummer. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich gedacht habe, Eigentlich sagt die Bibel ganz viel zum Thema Liebeskummer, nur eben über den Liebeskummer, den Gott hat, mir gegenüber. Ja, also, dass Gott mich lieb hat und ich das nicht merke oder mich das nicht interessiert und so weiter oder die Menschen. Also, aber das zeigt, wie ich schon immer so an die Bibel rangegangen bin, was hat die zu dem und dem Thema zu sagen? Und dann manchmal merkt man auch, was gerade gerückt wird. Ja. Ist im Grunde kein so ein Handbuch, ne, was ich so im Auto habe. Also ich habe im Auto, gibt es ja so das Handbuch fürs Auto und immer, wenn eine Kontrollleuchte blinkt, dann hole ich dieses Handbuch raus und guck nach, was das für ein Ding ist und dann steht da, was ich zu tun habe und dann kann ich es wieder zumachen und wieder ins Handschuhfach tun. Die Bedienungsanleitung und dann ist es... Wobei das viele Leute ja so sagen, so soll man die Bibel lesen, als Bedienungsanleitung fürs Leben. Und also ich verstehe auch, was dahinter steckt. Die wollen betonen, dass es auch praktisch ist und Lebenshilfe und so weiter. Nur ich denke, der Witz an der Bedienungsanleitung ist doch, dass ich Bedienungsanleitung eigentlich nicht lese. Nee. Also es sei denn, es muss sein, aber ansonsten versuche ich Bedienungsanleitung bei technischen Geräten so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und gut, wenn ich ein Problem habe, gucke ich mal rein, aber danach weiß ich ja die Lösung und mache es nicht mehr so. Und so ist die Bibel, glaube ich, nicht. Nee. Also die Bibel ist ein Liebesbrief in Form einer Geschichte. Deswegen, ich habe ja, für mich ist Geschichte ein ganz positiver Begriff. Eine Geschichte über Gott, wie er ist, wie er die Menschen und damit auch mich lieb hat, wie die Menschen Mist bauen und Gott sie rettet und so weiter. Ein ganz persönliches Buch und das immer wieder sich anzugucken. Und es gibt natürlich Stellen, in denen das deutlicher zutage tritt und manche Stellen, wo ich das auch nicht so finde, aber ja. Ist im Grunde wie eine große Geschichte und weniger als eine Geschichte als ein Handbuch. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, um einzelne Abschnitte der Bibel zu verstehen, dass man die große Geschichte im Ganzen kennt. Ja. Weil sonst gehen auch Dinge schief. Ja. Also ich überlege jetzt mal gerade, wenn jemand gerade ganz neu Christ geworden ist und hat nur seine Bibel und schlägt willkürlich das Buch, sagen wir mal, Levitikus, das dritte Buch Mose auf und liest dann irgendwelche... Wen er steinigen soll. So, Und wir Christen steinigen ja aus guten Gründen nicht. Also das haben Christen nie gemacht. Also das war eigentlich immer klar. Und aber dazu brauche ich im Grunde den Überblick über den Kontext, die ganze Geschichte. Das ist vielleicht überhaupt eine gute, sind ja die drei berühmten Regeln für gute Bibel. Kontext. Genau, und zwar, also letzten Sonntag war eine Predigt, super Predigttext, aber ich habe gedacht, die Verse davor, die müssen mit dazu, die nicht vorgeschrieben waren, so, ne? Aber die haben das Ganze nochmal in einen anderen Kontext gerückt. Also der Kontext sozusagen, was steht vor und was steht nach dem Text, aber auch der Kontext, wo steht dieser Text in der ganzen Bibel. Manchmal, wie gesagt, das hilft, je mehr man liest, desto mehr versteht man auch. Ne? Also wenn man anfängt, fehlt einem natürlich vieles, aber je mehr man liest, desto mehr kommt ja auch dazu und man fängt klein an, Schritt für Schritt, aber es wird leichter und nicht schwerer. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und genau, den Mut würde ich, glaube ich, auch allen Hörern gerne machen, zu sagen, also Bibellesen ist auch sowas wie eine Kunst. Also das ist auch was man über einen längeren Zeitraum einübt. So. Und und da sozusagen nicht den Mut zu verlieren, sondern zu wissen, okay, vielleicht verstehe ich es heute noch nicht, aber wenn ich dann vielleicht in anderthalb Jahren wieder an der Stelle bin, auf einmal gehen mir Dinge auf. Ja, das stimmt. Es gibt Sachen, da lese ich Bibeltexte und dann denke ich, Mensch, früher habe ich das so und so verstanden, das ist doch Quatsch, das ist, wie konnte ich das so denken? Und dann merke ich, dass ich jetzt hier mehr verstehe. Mhm. Genau, es gibt so ein Bild, ich glaube, wir hatten das schon mal gemacht, aber ich finde es immer noch cool, dass so ein Bibellesen ist wie so ein großes Schloss. Also man muss sich vorstellen, es gibt ein großes Schloss, in dem ganz viele Räume drin sind. Und die Räume sind abgeschlossen, man kommt nicht rein, man denkt sich, so ein tolles großes Schloss und ich kann ja kaum was betreten davon. Manche Räume gehen aber auf und in diesen Räumen sind verborgen irgendwo Schlüssel, die liegen da in der Nachttischschublade und irgendwo unterm Teppich und so. Und wenn ich diese Schlüssel habe, mit denen gehen auf einmal andere Räume wieder auf und in denen gibt es dann wieder Schlüssel und so auf einmal schließt sich dann das Schloss auf. Knu, warum schmunzelst du? Da haben wir uns eben drüber unterhalten. Ich habe gesagt, das ist wie bei Metroidvanias. Also das ist so eine Computerspielgattung. Also Castlevania oder Metroid sind so klassische Spiele davon, die funktionieren genauso. Ja. Und so ist es beim Bibellesen. Schöner Vergleich. Für unsere jüngeren Hörer, wir haben viele jüngere Hörer übrigens. Ja. Zumindest, ja. Genau, damit ihr auch mal zeigen könnt, wie cool wir sind. Okay, vielleicht ein guter Punkt, einmal eine Pause zu machen und dann geht es gleich weiter. Nochmal praktisch. Alles klar. Lesen wir die Bibel. Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei-und-los.de. Genau, große Freiheit 2020. Uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr mit dabei seid. Wir beide sind mit dabei und ich weiß, dass du, Knut, in einer ganz besonderen Rolle auch mit dabei sein wirst. Wir feiern nämlich einen Gottesdienst am Ende der Konferenz und der findet in einer berühmten Hamburger Kirche statt. St. Michaelis, der Hamburger Michel, das Wahrzeichen von Hamburg. Und die Abschlusspredigt der Konferenz wird ein gewisser Knut Nippe halten, ja, der euch vielleicht hier bekannt sein dürfte. Ich kenne ihn nicht. Ja, aber da bist du wahrscheinlich nicht aufgeregt. Nein, ich bin jetzt schon aufgeregt. Und denk jetzt schon mal, dass das Schwierige ist, ihr habt mir ja keinen Text gesagt. Das ist nämlich auch leichter beim Predigen, wenn man schon mal einen Text hat. Da weiß man schon mal, welchen Text man lesen muss. Vielleicht ließe sich das noch ändern. Also damit sind wir wieder beim Thema Bibellesen. Bibellesen, genau. Wir haben noch mal gerade in der Pause kurz gesagt, das wäre gut, das noch mal zu gucken, was ist das jetzt praktisch? Ja. Soll ich noch mal ein bisschen von meinen verschiedenen Formen, ja, gerne, erzählen? Also, wie gesagt, ich habe am Stück gelesen, ich habe das zum Teil auch noch mal wiederholt mit einzelnen Büchern. Das war besonders, wenn ich bin immer auf so Freizeiten gefahren, wo wir ein ganzes biblisches Buch ausgelegt haben. Mhm. Und um mich darauf vorzubereiten, habe ich dann das Buch nochmal richtig durchgeackert. So. Oh, ja. Und dann, was weiß ich, nur den Römerbrief gelesen oder so, oder nur ersten Petrusbrief oder irgendwie sowas. Das hat auch nochmal Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen, worum geht's jetzt hier genau, wie ist das aufgebaut, mit welchen Fragen und Problemen beschäftigt sich hier Paulus oder Petrus, wer auch immer. Ich habe dann sogar, und das war alles noch im Studium, da hatte ich noch Zeit für sowas, ich habe dann sogar alle fettgedruckten Verse aus der Lutherbibel zu diesem Buch auswendig gelernt. Habe ich mir das auf Karten geschrieben. Okay. Und das war super. Also Bibeltexte auch auswendig lernen, mhm, dann trägt man das noch so mit sich rum. Ja, mhm. Also das ist, das hat man richtig so ein Proviant dabei. Also manches ist davon noch, das ist ja schon lange her, alles mein Studium, aber manches habe ich davon heute noch im Kopf. Also das kann ich auch empfehlen. Da eignet sich auch die Lutherbibel besser als andere Bibeln. Aber Texte, die einen ansprechen, Verse, die einen ansprechen, zu markieren. Ich habe jetzt die genommen, die schon markiert waren. Mhm. Aber auch Sachen, das habe ich auch schon gemacht, dass ich eine Bibel genommen habe und durchgelesen habe und Sachen angestrichen habe, auch mit Fragezeichen, wenn ich was nicht verstanden habe, oder mit Ausrufezeichen und so. Also Sachen zu markieren und zu behalten, die einen besonders angesprochen haben. Das war so eine Sache. Was ich auch mal gemacht habe, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, dass ich Texte auch durchgearbeitet habe mit verschiedenen Farben. Mhm. Das waren dann eher kürzere Texte, also zum Beispiel so ein Perikopenabschnitt oder so. Das habe ich damals dann aber vor so einer Freizeit auch gemacht. Und dann habe ich mir so ein System ausgedacht, welche Fragen finde ich wichtig. Mhm. Das war, was soll ich machen, was soll ich nicht machen, was macht Gott, was verspricht Gott, was ist besonders auffällig und was ist irgendwie hier strukturell. Also und dann hatte ich so Farben grün, was soll ich machen, rot, also mit so Neonmarkern, ne? Rot, was ist böse, ich glaube, gelb war, was Gott macht, und orange war, was er verspricht. Und sich so dann, das hat dazu geführt, dass man sich nochmal intensiver mit einem Text für längere Zeit beschäftigt. Genau, es gibt ja auch verschiedene Markiersysteme. Genau, ich gehe mal gleich. Malte, gleich mal einhaken. Gleich mal einhaken, weil unser guter Freund Gunnar Engel dazu ein YouTube-Video gemacht hat. Also, dein guter Freund, ich kenne den gar nicht. Du kennst ihn gar nicht. Nee, also ich kenne ihn nur vom Video, der sieht nett aus, aber ich. Genau, Malte hat hier die ganzen Freunde. Ich habe nur Malte. Knut hat keine. Knut hat keine Freunde. Herzlich willkommen bei der Deutschen Podcast-Hilfe. Wir suchen an. Das ist auch Quatsch. Okay. So, weiter. Mir fallen viele quatschige Ideen dazu ein. Aber zurück zu Gunnar Engel. Entschuldigung. Kein Problem. Nun mach mal. Ich bin jetzt bei diesen Bauersuchtfrau-Format. Ja. Das fehlt. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Ich bin kein Bauer, ich habe eine tolle Frau, ich suche nicht. Nee. Okay. Gunnar hat auf jeden Fall ein Video gemacht, und das verlinken wir euch unten in den Shownotes, wie er sein Bibelmarkiersystem vorstellt. Und er hat vor allem auf seiner Homepage auch so einen Zettel ausgedruckt, den man sich sozusagen in die Bibel reinlegen kann, wo die Fragen so drin sind. Also vielleicht ist das eine Hilfe. Ich lese mal die fünf Punkte vor, die fünf Farben vor, die Gunnar benutzt. Einmal eine Farbe für einen Schlüsselvers, so aus einem Abschnitt. Dann einmal eine Frage Gottes Wesen. Also was lernen wir hier über Gott, wie Gott ist? Super Frage. Dritte Frage ist sozusagen die Frage des Gesetzes. Was soll ich tun? Und wo merke ich vielleicht auch, dass ich es nicht tue, was ich tun soll? Also wo überführt mich auch der Text? Und die vierte Frage ist, wo kommt Jesus vor mit seinem Evangelium, der uns befreit? Und die fünften, wo macht Gott Versprechen? Wo macht er Verheißung? Das ist so im Grunde ziemlich nah dran bei dem, was du so auch so sagst. Ja. Also vielleicht hilft das. Das habe ich auch nochmal verfeinert. Das wäre jetzt nochmal ein ganz anderer Ansatz für Leute, die neue Bibellesen anfangen. Man könnte auch statt Geschichte, ich bin ja so ein Geschichtenfreak, aber man könnte ja vielleicht ganz anders anfangen mit dem Psalm. Mhm. Psalmen sind die Gebete und die Lieder in der Bibel vom Volk Israel. Man findet sie, wenn man die Bibel im Grunde eigentlich aufschlägt, genau in der Mitte. Ist leicht zu finden, da sind auch manche Sachen drin, die einem komisch vorkommen, aber was ich gemerkt habe, ist, dass die Psalmen emotional sehr ansprechend sind. Mhm. Und man könnte auch sagen, ich lese jeden Tag einen Psalm und schreibe mir den Vers auf, der mich besonders anspricht. Ich habe das mit Konfirmanden gemacht, dass die sich Psalmen aussuchen konnten und dann durften sie einen Vers sagen. Und das war cool, weil jeder Konfirmand konnte sich hat einen Vers gefunden, der ihn angesprochen hat. Obwohl das sind Gebete, sind 3000 Jahre alte Gebete so ungefähr. Ne? Aber die sprechen nochmal auf, und da sind ganz schöne Formulierungen drin, da sind auch Formulierungen drin, mit denen man vielleicht nicht so viel anfangen kann. Was ist Ysop und was weiß ich, entsündige mich mit Ysop, da sagt man erstmal, was ist das? Aber das wäre sozusagen nochmal eine emotionalere Art und Weise. Mhm. Und ich habe dann auch Psalmen mir rausgesucht, die mich angesprochen haben, und habe sie abgeschrieben. Und dieses Abschreiben, also tatsächlich ist ein Trick beim guten Lesen, und das trifft auch auf die Bibel zu, sich langsam zu sein. Mhm. Zum Beispiel auch laut zu lesen, sich Bibeltexte laut vorzulesen. Das macht einen schon langsamer, macht einen aufmerksamer, es bleibt mir hängen. Und ich habe auch Sachen abgeschrieben. Und habe dann auch nochmal mit Farben drin gearbeitet. Aber Bibeltexte abschreiben, das waren dann immer Texte, zu denen ich schon Bezug hatte, aber das kommt dem Meditieren auch nah, was du gesagt hast. Also das wäre auch nochmal eine Form. Wie ich das häufig mache, gerade in der Predigtvorbereitung, wenn ein Text dran ist, dafür brauche ich meistens so ein, zwei Stunden, dass ich mache das am Computer, das kann man aber auch mit anderen, mit Zettel und Stift machen, dass ich im Grunde alles aufschreibe, was mir durch den Kopf geht. Also auch ein bisschen ungefiltert. Also ich lese einen Text und versuche wirklich aus Wort für Wort und immer, was fällt mir auf? Mhm. Das schreibe ich dann erstmal alles runter. Das ist jetzt noch gar nicht, ist jetzt nicht alles Eingebung des Heiligen Geistes, was dabei rauskommt. Darum geht es auch nicht. Aber überhaupt erstmal so wahrzunehmen, was steckt da alles drin so. Es ist erstaunlich, wie viel man erstmal nicht wahrnimmt. Also das fällt mir beim Bibellesen auf, dass ich Sachen entdecke, die ich 20 Mal überlesen habe und beim 21. Mal denke ich dann, wie konnte ich das überlesen? Das ist hier so betont. Ja. Zu dem, was du sagst, fällt mir eine Übung ein, die der reformierte Pastor Timothy Keller, den wir hier manchmal loben, beschreibt, was er mal auf einer Schulung erlebt hat. Da ging es auch irgendwie ums Bibellesen, und da haben sie alle die Aufgabe gekriegt, 20 Punkte aufzuschreiben, die sie in Text finden. Die haben einen ganz kurzen Text gekriegt und sollen 20 Punkte aufschreiben, die sie daran finden. Und sie mussten 20 Sachen aufschreiben. Und er sagt, also irgendwie hat sich hingesetzt, der Text war kurz, war auch nicht so, ich habe vergessen, welcher Text das war. Erzählt auch, war gar nicht so spektakulär. Und er sagt, irgendwie 5 Sachen sind ihm aufgefallen, dann war eigentlich schon alle. Dann hat er den Text noch ein paar Mal durchgelesen. Dann sind ihm nochmal 5 Sachen aufgefallen. Aber er musste ja 20, das war die Aufgabe. Vorher durfte er nicht zurückkommen. Also die waren gezwungen, 20 aufzuschreiben. und waren eben gezwungen, so viel Zeit. Und tatsächlich, wenn man sich die Zeit nimmt, dann fällt einem noch was auf und dann fällt einem noch was auf und so. Und nachher hat er seine 20 voll, die kamen alle wieder zusammen und dann hat die Referentin gesagt, so, das Tollste, was ihr gefunden habt, was das Interessant, für euch Interessanteste, wer, bei wem von euch war das in den ersten 10? Und bei wem von euch war das in den zweiten 10? Und es haben sich viel mehr Leute gemeldet, die das erst später gefunden haben, sozusagen, also weil sie gezwungen waren, sozusagen, sich noch mit dem Text zu beschäftigen, weil man doch oft auch rangeht mit, ach, ich kenne das alles schon und viele Sachen auch überliest. Aber das fand ich eigentlich eine ganz gute Übung. Das könnte man ja auch mal machen. Also es kann ja jeder zu Hause, kann auch 15 sein oder so, aber ich fand das mit 20 schon gut, sich zu zwingen. Ich muss noch gucken und ich habe das Vertrauen, dass da noch was ist. Ich kenne die Übung aus ganz anderen Kontexten. Ich finde es total spannend, das gerade mir fürs Bibellesen so zu überlegen. Ja. Du kennst das aus so Kreativitätskontexten. Ja, ja, genau. Ja, ja. Okay. Auf der Zielgeraden. Ich habe noch eine Sache, die ich mal richtig super fand. Es gibt ein Buch, Search the Scriptures heißt das auf Englisch und es ist in Teilbänden auch auf Deutsch erschienen, allerdings vergriffen. Bibellesen ABC, ich guck mal nach, dann kannst du es in die Shownotes stellen. Genau. Und das ist ein Buch, was für jeden biblischen Text Fragen enthält. Mhm. Und ich finde dieses Buch besser als die Kommentare, die ich so kenne. Obwohl im Laufe der Zeit ich den Großteil der Fragen eigentlich ziemlich doof finde, weil es sehr gesetzlich eigentlich ist. Es geht dann doch immer darum, was ich machen soll. Also das ist immer so, wie mache ich das und so weiter. Aber ein Großteil der Fragen hat mich, wenn ich damit gearbeitet habe, hat mich gezwungen, mich mit dem Text zu beschäftigen und wahrzunehmen, was da steht. Und ganz, die erste Frage ist oft so eine Wiederholungsfrage. Ja, ist so eine, was sagt der Text da und darüber? Und wenn man das dann aufschreibt. Und da habe ich tolle Sachen entdeckt. Also das fand ich interessant, dass so ein Fragebuch mir Texte mehr aufgeschlossen hat als Kommentare. Als ein Antwortbuch sozusagen. Als ein Antwortbuch. Mhm. Und manchmal, wobei ich auch nichts gegen Kommentare habe, es gibt auch tolle Kommentare, wo ich sozusagen mit einem anderen im Gespräch bin über den Text. Aber manchmal habe ich auch mir kleine Zeichnungen gemacht. Weißt du, gerade bei Jesaja oder in der Offenbarung, wenn da so Bilder waren und dann gesagt wird, was wird da so gesagt, dann habe ich das nochmal mir aufgemalt und habe sozusagen mich damit beschäftigt. Gut, Jesaja und Offenbarung ist jetzt nichts für Anfänger so, aber die Verlangsamung und das Wahrnehmen, was da eigentlich steht, das finde ich, ist bei mir so ein roter Faden. Vielen Dank, Knut. Ich hoffe, das hat euch etwas weitergebracht und vielleicht, wenn ihr gerade ganz frisch im Glauben seid, vielleicht hilft euch das beim Start in das Bibellesen, wenn ihr schon alte Bibellesehasen seid, vielleicht gibt es nochmal den einen oder anderen Impuls. Und also mir geht es zumindest immer so, wenn ich das nochmal höre und wieder rausgekommen bin aus dem Bibellesen, dass ich dann doch mal wieder immer neu motiviert bin, zu sagen, so jetzt fange ich an. Und vielleicht kann das ja gerade jetzt ein Auftakt für euch sein, wieder anzufangen. Meinte ich, du guckst auf die Zeit und du willst, dass wir Schluss machen. Aber gerade wenn jemand neu ist, wir sollten noch hinweisen auf den Offenbart-Cast vielleicht. Ja. Also es gibt einen anderen Podcast, die auch das Markus-Evangelium von vorne bis hinten durchlesen und sich darüber unterhalten. Genau. Und da, wenn man das Markus-Evangelium liest, kann man ja bei denen mal reinhören und dann ist man nicht allein. Wir sind übrigens auch mit auf der großen Freiheit dabei, die beiden. Wenn ihr irgendwas habt, was euch beschäftigt, oder Fragen, Themen, auch Ideen habt, wo ihr sagt, ey, mach doch da mal eine Folge oder zu. Genau, oder Bibeltexte, da denke ich nämlich mal, wir haben immer die Fragen, aber mal Bibeltexte zusammenzulesen, wobei ich mir schon meine Freude hätte, wenn das jetzt nicht so die ganz abstrusen sind. Ne? Genau, aber wenn es Bibeltexte gibt, die euch gerade beschäftigen und sagt, ey, könnt ihr dazu mal was machen, das freut uns. Eine E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit der E, oder Nachricht auf Facebook oder Twitter. Und dann hört ihr von uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.